1. Jeds Mal, when ICH Bebsichtige, Israel Heilung zu verschaffen, treten die Sunden Ephraims und die Bosheit Samayas Jutlich Hervea, Dasie Betrug begehen, waren dieib einbrechen und Raubabanden im Freien plunden. 2. Debi bedenken sie in ihrem Inneren nicht, das ICH all ihr Bosentaten im Gedächtnis behold, nun sind sie von den Folgen ihrer eigenen Handlungen umgeben, die ICH standig vor Augen habe. 3. Mit ihrer Arglist erfreuen sie den König und durch ihr Hüschle gewinnen sie die Gunst der Führenden beamten. For, sie albegehen ihi brucken glichen einem Gluhenden offen, desen hitze der Backener so lange nicht shirt, bis der genietet tig volstandig durch gesort ist. 5. Festtag unseres Königs betrinken sich die hohen Herren bis zur Krankheit mit wine, waren der Herrscher Gemeinschaft mit jenen fleckt, die Jede moralisch verantwortung erblennen. 6. Den ihr hasen glichen in ihrer Hinterlist einem offen, waren der Zorn die ganz nackt überschwelt, brenter morgen wie ein Flammens Feuer. 7. Siel sind so hitzig wie ein Gluhender offen, so dass sie sogar ihr eigene Brigkeit verzehren, al ihr Koniger sind gestürzt worden, one das eine von ihnen mich Hilfangerufen hat. 8. Ephraim hat sich mit den fremden Volken vermischt und ist der Dirch wie ein Brotfladen geworden, den man beim Backen nicht rexitig umgewendet hat. 9. Ausländer haben sein Lebenskraft verset, one das es bemerkt, sogar graus harist bei ihm schon sichtbar geworden, docker ignoriert dies Anzeichen des Verfalls weiterhin. 10. Obwohl der Stolz Israels als Zunisgegen sie spricht, sind sie nicht zu Jahwe, ihrem Gott, umgekehrt und haben in Trotz der offensichtlichen Konsequenzen nicht gesucht. 11. Stattdessen verhielt sich Ephraim wie ein einfältig, unverstandig Torb, die Hilflos zwischen den Ägypten und den Assyrien hin und her wechselt, im Unterstützung zu finden. 12. Sobald sie sich jedoch diesen Machten zuwenden, wird ich mein Fangnetz über sie Orsophen und sie y Vogel vom Himmel herabholen, sie Gemmes der Angekundigten Straf zu Zuchtigen. 13. Wehe ihnen, sie sich von mir entfernt haben, verheerung wird sie treffen, weil sie sich gegen mein Autorität aufgelent haben, obwohl ich beret war, sie zu erlassen. 14. Sie riefen mich nicht aufrichtig von Hasenen, sondern klagten lediglich auf ihren Lagen, getred und wein zu erhalten, fügten sie sich selbst schnitt zu und verharten in ihrer Rebellion gegen mich. 15. Obwohl ich's war, der sie unterweis und ihr Kraftstarkter, verfolgen sie weiterhin bos absichten gegen mich. 16. Sie Kairens war am, jedoch nicht zum Hoxton, weshalb sie einem unzuverlassigen Bogen glichen, ihr Anführer wer den Wegen ihrer arroganten Reden durch das Schwert fallen, wofür man sie im Land Ägypten verspotten word.